Ob stürmt oder schneit und die Sonne uns lacht, der Tag glühend weiß oder eiskalt die Nacht. Gestorben sind die Gesichter.